Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 11. Guten Morgen und nochmal einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr genießt das Leben, denn Jesus ist gekommen, um Leben im Überfluss, Freude und Frieden zu geben. Und das sollten wir auch erleben. Lasst uns über Philipper Kapitel 4, Vers 7 reden. Ein wunderschöner Vers. Erinnerst du dich an Vers 6, der uns sagt, dass wir uns um nichts Sorgen machen sollen? Schau dir dieses unglaubliche Wort an. Dann. So beginnt dieser Vers. Dann was? Denk daran, wenn du aufhörst, dir Sorgen zu machen und dies zu deinem Lebensstil machst, dann wird etwas passieren. Schau dir das an. Dann wird der wunderbare Friede Gottes, der alles menschliche Verstehen übersteigt, dein Herz und deinen Verstand durch Jesus Christus bewahren. Was bedeutet das? Das heißt, wenn du dir ständig Sorgen machst, wird Gottes Frieden nicht dein ganzes Wesen durchfluten. Die Leute haben oft zu mir gesagt, Reinhard, ich denke, der beste Weg der Orientierung ist, nach dem inneren Frieden zu leben. Wenn ich Frieden habe, dann treffe ich die Entscheidung. Wenn ich keinen Frieden habe, dann treffe ich die Entscheidung nicht. Dem stimme ich nicht zu. Ich bin absolut nicht einverstanden und ich sage dir warum. Denn wenn Gott mir sagt, dass ich etwas Bestimmtes tun soll, und ich mache mir darüber Sorgen, werde ich keinen Frieden haben. Auch wenn Gott es gesagt hat, werde ich trotzdem keinen Frieden haben. Denn der Friede, der mein Herz und meinen Verstand bewacht, was so viel bedeutet wie beschützen, ist ein bedingter Friede. Du siehst, ich habe Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Das heißt, dass zwischen mir und Gott alles in Ordnung ist. Aber die Frage ist, ob das jeder Christ erlebt. Nein, es gibt Menschen, die in einer Mentalität des alten Bundes leben. Obwohl aus Gottes Sicht alles in Ordnung ist und sie jetzt Frieden mit Gott haben, haben sie keinen Frieden in ihren Herzen, was bedeutet, dass sie diesen Frieden nicht erleben. Warum? Weil sie glauben, dass Gott wütend auf sie ist, weil sie gesündigt haben. Aus Gottes Sicht ist also alles getan worden, damit sie Frieden haben. Aber sie können ihn aus dem einfachen Grund nicht erfahren, weil sie die falschen Dinge glauben. Genau so verhält es sich mit dem Frieden, den wir brauchen, um zu leben und der unser Herz und unseren Verstand schützt. Wenn du also mit Sorgen lebst, wenn du auf eine ängstliche Art und Weise lebst, wird dich der Frieden nicht schützen. Und das habe ich schon so oft erlebt. Menschen kamen zu mir und sagten, Reinhard, der Herr hat mir gesagt, ich soll dorthin gehen, dies tun, diese große Entscheidung treffen, aber ich habe keinen Frieden. Was soll ich tun? Weißt du, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, hat Gott das wirklich gesagt? Das ist eine berechtigte Frage. Aber dann müssen wir verstehen, dass nur weil Gott es gesagt hat, das nicht bedeutet, dass wir automatisch diesen Frieden haben. Denk darüber nach. Gott sagt zu mir, Reinhard, baue ein weiteres Waisenhaus. Dann fange ich an, mit meinem Team zu reden und sie machen die Baupläne und ich erkenne, wie viel Geld das kostet. Und was passiert dann? Anstatt ganz auf Gott zu vertrauen, dass er für alles sorgt, mache ich mir Sorgen. Ich gebe dir hier nur eine hypothetische Geschichte. In dem Moment, in dem ich anfange, mir Sorgen zu machen, oh mein Gott, woher sollen wir das Geld nehmen, ist es mit dem Frieden vorbei. Und was machen wir dann? Wir fragen uns, ob es wirklich Gott war, der das gesagt hat. Das ist der völlig falsche Weg, um das Leben zu meistern, mein lieber Freund. In dem Moment, in dem Gott spricht, musst du es herausfinden, hat Gott das gesagt oder nicht gesagt. Wenn wir uns einmal entschieden haben, können wir unsere Meinung darüber nicht mehr ändern, denn Gott ändert seine Meinung nicht mehr. Wenn wir also anfangen, so zu leben und uns nicht mehr um alles zu sorgen, werden wir auch in Schwierigkeiten Frieden haben. Denke daran, dass der Friede, der dein Herz und deinen Verstand bewacht, ein bedingter Friede ist. Der Friede, der dein Herz und deinen Verstand bewacht, hat nichts mit Gott zu tun, sondern nur mit dir. Hast du also verstanden, dass du Vers 6 leben musst? Dich nie wieder um etwas sorgen? Dann kannst du durch sehr schwierige Situationen gehen und trotzdem einen Frieden haben, der dein Herz und deinen Verstand bewahrt. Weißt du, was ich gelernt habe? Ich erzähle dir ein Geheimnis. Wenn ich keinen Frieden in meinem Herzen habe und mein Herz und meinen Verstand nicht schütze, dann gehe ich als erstes in mein Herz und sage: Gibt es etwas, worüber ich mir Sorgen mache? Dann bringe ich das sofort in Ordnung. So kannst du mit unglaublichem Frieden leben. Schau also auf dein Herz und lebe in Frieden. Bis morgen, Leute!